er sagte mir: Der liebste Ort, den ich auf Erden hab, sei nicht der Rasenplatz am Elterngrab, sei nicht ein Beichtstuhl, nicht ein Hurenbett und nicht ein Schoß, weich, weiß, warm und fett. Borge sagte mir: Der liebste Ort auf Erden war ihm immer der Abort. Sei ein Ort, wo man zufrieden ist, dass drüber Sterne sind und drunter Mist. Ein Ort sei einfach wundervoll, wo man selbst in der Hochzeitsnacht allein sein kann. Ein Ort der Demut, dort erkennst du scharf, dass du ein Mensch nur bist, der nichts behalten darf. Ein Ort der Weisheit, wo du deinen Wanst für neue Lüste präparieren kannst, wo man in dem Mann leidlich, lieblich, gut, sanft, doch mit Nachdruck etwas für sich tut. Und doch erkennst du dort, was du bist, ein Bursche, der auf dem Abort.